act like that. Nehm tiefen Zug, denk über mein Leben nach. Wie soll schon laufen, Babe? Mehr oder weniger mag's sein, dass ich übertreibe. Ja, ich dreh am Rad, doch kaum bin ich aufgestanden, triff ich den nächsten Schlag. Ich schließ die Augen und schwelg in Erinnerungen. Hör alte Tracks und beginn leise mitzusummen. Ich sag zu mir selbst, es kann nur besser werden. Auch wenn ich grad Bock habe, alles wegzuwerfen. Morgen, Baby, ja morgen starte ich ein neues Leben. Morgen denk ich mir, während ich mir selber Feuer gebe. Ich inhaliere und blasen Rauch raus. Und alles, was sich seit Tagen aufstaut. Was soll ich sagen? Ja, ich weiß, dass ich übertreibe. Wenn man sowieso verletzt wird, wozu noch Gefühle zeigen? Ich hab keinen Plan, ich werde es nie begreifen. Warum ich was aufbau, wenn ich's gleich wieder niederreiße? Recht haben, das Leben hat mir viel zu bieten. Was will ich mehr? Dennoch bin ich nie zufrieden. Es ist ein großes Rätsel, ein Buch mit 7 Siegeln. So als würde das Schicksal ständig Intrigen schmieden. Woran es liegt, ha? Ich hab keine Ahnung. Hör doch hin, Babe, der Wind flüstert deinen Namen. Ich hab's ernsthaft verkackt, ja, Pech gehabt. Das hier ist im wahrsten Sinne des Wortes ein schlechter Tag. Und das nicht nur, weil ich alleine im Zimmer hock. Ich krieg dich einfach immer noch nicht aus meinem Hinterkopf. Ich kann sie schildern, ich seh all diese Bilder. Gestern noch lautes Gelächter, doch heute herrscht Stille und jetzt steh ich hier im Regen. Baby, ausgezeichnet, mein Weltbild zerbricht gerade in tausend Teile. Aber nicht so schlimm, der Scherben bringen Glück. Oder auch nicht, langsam werd ich verrückt.